Wer nimmt auf? Wunderbar, wird aufgenommen. Ich begrüße euch alle zur heutigen BUFO-Sprechstunde, etwas verspätet. Es gab technische Probleme bei der Raumeinrichtung. Ich würde vorschlagen, dass wir gleich einsteigen, um nicht noch weitere Zeit zu verlieren, mit dem Bericht der anwesenden Bundesvorstände. Dann würde ich mal Sekor bitten, damit anzufangen. Sekor, bitteschön. Jo, ich bin gestern, also am Sonntag, morgens um 7 Uhr aufgestanden, habe mich einigermaßen müde aus dem Bett gequält, gefrühstückt, bin dann kurz nach 8 los, um Mark abzuholen, bin 265 Kilometer am Sonntagmorgen über die A6 gefahren, um einigermaßen rechtzeitig in Ludwigshafen anzukommen, um beim dortigen Landesparteitag Hallo zu sagen, ein paar Worte zum Besten zu geben, mit den Mitgliedern vor Ort ein bisschen zu plaudern, um einfach da zu sein. Ich habe ein kurzes Interview dem SWR gegeben. Wie gesagt, wir haben mit den Mitgliedern vor Ort ein bisschen geplaudert. Ich habe die Gelegenheit genutzt und habe mich mit Christus und auch Hermi und Marc waren dabei, mal einen Moment zusammengesetzt, um das Thema Presse- und Öffentlichkeitsarbeit nochmal ganz kurz anzusprechen, nachdem Christus und ich ja den Geschäftsbereich jetzt verantworten. Und bin dann, ja, ich glaube um 3:30 oder so wieder nach Hause gefahren, war dann, wenn mich nicht alles täuscht, so gegen 18 Uhr oder 18.30 Uhr wieder daheim und das war mein Sonntag. Das ist so jetzt nichts Ungewöhnliches, sondern das ist eher die Normalform eines Sonntags, wenn man Bundesvorsitzender ist. Warum ich euch das so detailliert erzähle, ist, weil ich abends dann in Twitter gelesen habe, dass es Mitglieder blöd gefunden hätten, dass der Bundesvorstand zu einem Landesparteitag fährt, statt sich bei einer Demo gegen, ich glaube G7 war das Thema, das da gefordert gewesen wäre, sehen zu lassen. Und ich muss zugeben, ich fand es ziemlich unverschämt. Ich investiere meinen gesamten Sonntag, um für diese Partei da zu sein und zu agieren. Das ist meine Freizeit, die ich da einbringe. Und wenn ich dann abends lesen muss, dass irgendjemand der Meinung ist, ja, Kacke gemacht, warst am falschen Ort, dann denke ich mir schon, ja, dann habt mich doch gern. Nichtsdestotrotz, es hat sich gelohnt, nach Rheinland-Pfalz zu fahren, weil ich glaube, dass es für die Vorstandsmitglieder des Bundesvorstands wichtig ist, da zu sein, Präsenz zu zeigen, erreichbar zu sein, auf Kritik eingehen zu können, für Fragen da zu sein. Und das ist man bei Landesparteitagen. Ja, Demos sind wichtig, aber hey, wir haben ungefähr 20.000 Mitglieder. Wenn die Wirksamkeit einer Demo davon abhängt, dass 4 Vorstandsnasen bei dieser Demo anwesend sind, ich glaube, dann läuft etwas falsch. Nichtsdestotrotz, wenn die nächste Demo ist, sagt mir rechtzeitig Bescheid, wenn ich weiß, dass irgendwo eine ist und ich kann es einrichten und es ist nicht woanders ein Landesparteitag, den ich für wichtiger erachte, komme ich selbstverständlich auch gerne dorthin. Ja, ich möchte das ergänzen, wenn ich darf. Von mir aus gerne. Ich kann dir nur voll und ganz zustimmen. Ich bin auch in Rheinland-Pfalz gewesen, bin aus vom kommunalen Vernetzungstreffen in Essen am Sonnabend runtergefahren nach Mannheim. Da habe ich im Hotel gepennt und dann bin ich rüber über den Rhein. Ich glaube, dass das gut war, dass du da warst. Für diesen Parteitag war das gut. Für die Piraten in Rheinland-Pfalz war es gut. Auch, dass ich da war. Und dass ich dann ein kurzes Grußwort auch gesprochen habe, das führt einfach dazu, dass die in der Vorbereitung der nächsten Landtagswahlen merken, dass sie nicht allein sind, sondern dass wir in anderen Bundesländern und im Bund halt auch drauf gucken und ein Auge drauf haben und im Rahmen unserer Möglichkeiten dann auch unterstützen wollen, wenn es soweit ist. Und das ist wichtig, das rüberzubringen. Und ich wäre alternativ vielleicht auch zur G7-Demo gefahren, obwohl das noch weiter weg ist von mir als der Landesparteitag, aber man kann sich einfach nicht zerreißen. Ich kann nur an einem Ort gleichzeitig sein und da ich nicht katholisch bin, beherrsche ich die Kunst der Bilokation nicht, also eins von beiden geht nur. Und wer da was zu quaken hat, soll gerne quaken und die Wand anquaken, nur von mir aus. Danke, sehe ich auch so. Gut, ein bisschen außerhalb des Formats. Sekor, warst du es mit deinem Bericht? Jo, ich war soweit fertig. Gut, ich würde jetzt das Einverständnis der anderen Bundesvorstände hier vorausgesetzt fragen, betreffend die Änderung der GO so lange zurückstellen, bis jeder anwesende Bundesvorstand hierzu etwas gesagt hat oder auch nicht. Ansonsten zerfasert die Diskussion, weil sie dann möglicherweise immer wieder aufpoppt. Besteht damit Einverständnis? Gut. Schweigen heißt Zustimmung. Schweigen heißt Zustimmung. Dann machen wir weiter mit Carsten. Jo, hallo, schönen guten Abend. Ich habe letztes Wochenende versucht, Nele das Radfahren beizubringen. Das Wochenende davor habe ich in Hannover ein sehr schönes und produktives Wochenende mit Piraten verbracht, nämlich mit Teilen der Rechtsabteilung. Das ging von Freitag bis Sonntag. Und damit war dieses Wochenende komplett für Piratenarbeit reserviert und ausgefüllt. Das kommende Wochenende ist dann schon wieder Marina in Kassel. Dann ist dieses Wochenende auch wieder komplett ausgefüllt. Und so habe ich es am letzten Wochenende dann auch nicht zum G7-Gipfel geschafft. Irgendwann ist auch mal eine zeitliche Sperre da, die man nutzen muss und wo man seine Zeit auch anders verbringen muss. Danke. Ansonsten letzten Freitag dann tatsächlich auch nochmal zum Stammtisch in Hannover. Ich habe so ein bisschen die Möglichkeit genutzt, dann hier regional mal wieder Kontakte zu knüpfen. Und ja, jetzt schauen wir mal, was diese Woche noch so bringen wird. Dankeschön, Carsten. Gibt's hier noch Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann machen wir mal weiter mit Christos. Christos? Das Letzte, was von Christos zu hören war, dass er Wasser holen gehen wollte. Nee, im Keller. Wasser weiß ich gar nicht. Nee, Christos, ja. Christos redet hier, aber man hört ihn nicht. Also diesmal liegt's nicht an uns. Christos, du bist stumm gestellt. Gut, dann würde ich vorschlagen, machen wir dabei weiter mit der Hermi und dann kann der Christos danach berichten. Ja, auch von mir einen schönen guten Abend. Ich war ebenso wie Carsten beim Real-Life-Treffen der Rechtsabteilung. Da möchte ich auch nochmal ganz herzlich Danke sagen für das tolle Wochenende, geprägt von jeder Menge Konstruktivität. Ich bin danach direkt weitergefahren nach Berlin, wo ich am Montag in der Geschäftsstelle war. Und ansonsten... Ja, man hört dich. Ansonsten hatte ich die letzte Woche ziemlich viel Formalfu um die Ohren. Es galt ein paar Dinge für die Marina Kassel vorzubereiten. Ich bin auch seit dem 31.05. offiziell nicht mehr stellvertretende Vorsitzende in meinem Kreisverband, sprich die Ämterkumulation ist offiziell beendet. Letzten Sonntag war ich, wie Seko schon sagte, auch beim Landesparteitag Rheinland-Pfalz. Das waren für mich auch 240 Kilometer ein Weg. Ja, das war es im Prinzip. Dankeschön. Gibt es hierzu Fragen? Aber nicht, dann schauen wir mal, ob der Christos jetzt des Sprechens fähig ist. Ich sehe immer noch, dass er stumm gestellt ist. Nee, nicht. Christos, kannst du reden? Kann man mich jetzt hören oder habe ich jetzt Pech? Ja, jetzt geht's. Ach so. Ja, ich war gestern in Rheinland-Pfalz. Ich bin um 6 aufgestanden und war, glaube ich, um 9 Uhr abends zu Hause. Habe dort mit Sekor wegen der Öffentlichkeitsarbeit, mussten wir dringend was besprechen, weil es eine Änderung ja gab, wie die meisten wissen. Habe mich ich war noch verabredet mit den Wahlkampfkoordinatoren aus Rheinland-Pfalz und den Baden-Württembergern. Da haben wir auch ein paar Sachen besprochen. Haben über die Marina noch ein paar Sachen besprochen, die dringend nötig waren. Und ich war, um ehrlich zu sein, ähnlich wie Sekor angefressen, dass ich dann auf Twitter irgendwas lese, ja, warum ich nicht auf der G7 war. Gerade von Leuten, die selber ihren Arsch nicht hochbekommen und da hingehen. Aber über Twitter dann irgendwie anfangen rumzurennen. Ganz ehrlich, habe ich ein Problem mit. Ich habe ein Problem damit, dass das dann in der Öffentlichkeit getätigt wird. Ich habe damit ein Problem, dass da nicht ein Anruf getätigt wird oder einfach vorher gesagt wird, ey Leute, lass uns irgendwo eine geile Aktion machen. Wir sind zwar im Vorstand, aber das heißt nicht, dass wir in 85.000 Stellen sein können. Gerade ich, der versucht, überall zu sein. Ich werde morgen in Würzburg sein, werde mit der Brauerei verhandeln, wegen dem BPT. Am Mittwoch bin ich in Berlin, Bastag und Freitag. Freitag fahre ich von Berlin nach Kassel und bleib das ganze Wochenende dort. Und manchmal sollte man einfach auch mal sagen, hier, macht er gut und nicht immer andauernd draufhauen. Danke. Dankeschön. Gibt's hierzu Fragen oder Anmerkungen? Dann kommen wir, wenn ich das jetzt richtig sehe, Michael oder Marc? Michael oder Marc, sucht euch aus, wer möchte. Marc, mach du zuerst. Jo, ich war am Sonntag auch in Ludwigshafen und konnte mit dem Secure Shuttle Service da mitfahren. Ja, es ist immer nett, mit den Piraten vor Ort sprechen zu können und da direkt zu erfahren, wo es hakt und eben auch auf dem Laufenden zu bleiben, wie es in den einzelnen Landesverbänden vorwärts geht. Und deswegen finde ich es auch nach wie vor wichtig, auch entsprechend auf den LPTs Präsenz zu zeigen. Ansonsten letztes Wochenende waren wir in Sachsen-Anhalt auf der AV. Und ja, auch das war wichtig, finde ich, weil ich denke schon, dass das den Mitgliedern vor Ort zeigt, dass man sie eben und ihre Arbeit wertschätzt. Und es lebt ja auch davon, was die Mitglieder vor Ort machen. Es kann ja nicht sein, dass der Bufo alles erledigt und alles nach außen hin bestimmt, sondern es ist ja Sache der Kandidaten, wie sie sich wie sie die Partei nach außen präsentieren und gegenüber dem potenziellen Wähler darstellen. Und dementsprechend halte ich es für sehr wichtig, sich da auch zu vernetzen, zu sehen, wer hier Kandidat ist, um hier auch passgenau unterstützen zu können. Dankeschön, Marc. Wenn es hierzu keine Anmerkungen gibt, gehen wir gleich weiter zum Michael. Ja, also meine Tätigkeiten in letzter Zeit ist vor allem Vorbereitung von Bundesparteitag und auch ein bisschen Vorbereitung von Marina Kassel, die ja am kommenden Wochenende ist. Und wir haben jetzt, darüber möchte ich noch ein bisschen ausführlicher reden, inzwischen eine Teamleiterin für die Servicegruppe Relaunch von Liquid Feedback. Ich weiß, dass etliche von euch das Liquid Feedback am allerliebsten irgendwo im Orkus versenken würden. Und ich kann die Gründe auch teilweise nachvollziehen. Ich halte es jedoch sachlich für nicht gerechtfertigt. Vieles, was den Ärger auf Liquid Feedback zur Ursache hat, liegt nicht in diesem Tool, der Idee oder der praktischen Umsetzung, sondern daran, wie in der Einführungsphase dort von den Betreffenden agiert wird. Und wir haben jetzt mit Jana Buchmann eine im Moment diplomierte, demnächst wohl promovierte Psychologin. Und ich habe gute Hoffnung, dass sie da nicht mit der taktischen Raffinesse eines Rhinoceroses rangehen wird, sondern dass wir vielleicht die Chance haben, durch einen Relaunch, dass wir sozusagen nochmal ein bisschen von vorne beginnen, vielleicht da ein anderes Standing von Liquid Feedback hinkriegen. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Dankeschön, Michael. So, den Bernd, der ja auch anwesend ist, den hatte ich bisher zurückgestellt, weil er im Privatbereich noch etwas verhindert war, würde ihn aber jetzt dann bitten, seinen Bericht abzuliefern. Jo, guten Abend, erst einmal einen großen Bericht. Es gibt es nicht vom Wochenende zumindest. Letzte Woche war schon ziemlich arbeitsreich, piratenmäßig, eigentlich fast Fulltime. Und dieses Wochenende war ich ganz angenehm am Badesee gelegen mit ganz normalen Menschen und habe mich nebenbei mit den ganz normalen Menschen über TTIP und so andere Dinge auch den G7-Gipfel unterhalten. Und ich denke, das sollten auch andere Piraten am Wochenende öfters mal sowas tun. Dankeschön, Bernd. Dann bliebe jetzt noch der Stefan, wenn ich es richtig gesehen habe, weil Lothar ist nicht da, wenn ich es richtig sehe. Stefan, bitte. Stefan? Also nicht Körner, sondern Bartels. Muss aber nicht. Muss nicht, okay. Also er ist da und nimmt teil. Dann hätten wir die Berichte durch. Ich darf nochmal darauf hinweisen, im Pad. Lothar? Lothar, bist du da? Ja, ich bin gerade kurz reingekommen. Lang kann ich wahrscheinlich nicht bleiben. Aber gut, wenn so gerade dran ist, wer was gemacht hat. Ich war jetzt letzten Samstag auf der FSA in Griesheim, also zum zweijährigen Jahrestag der Veröffentlichung Snowden. Hab da auf den Spaziergang zum Deckerkomplex mitgemacht. Samstag davor war FSA in Frankfurt. War auch ganz lustig da. Ja, ansonsten bin ich momentan mit also ein bisschen Bundesparteitagsvorbereitung, Akkreditierung vorbereiten beschäftigt, interne Arbeiten. Rechenschaftsbericht steht einiges an und das läuft gerade so bei mir. Dankeschön. Ich glaube, wir sind jetzt mit den Berichten durch. Man möge mir widersprechen, wenn das nicht der Fall sein sollte. Ich hätte eine Rückfrage noch. Färmchen, das warst du, gell? Ja, Genau, habe ich schon im Pad geschrieben. Das ist eine konkrete Frage zu den Berichten, deswegen stell sie bitte. Ja, ich kriege das nicht freundlich hin, ich mache einfach mal. Aber als irgendwas in dieser Partei, die halbe AG-Technik nachts zusammenschreit, die man fünfmal auf Twitter blocken muss, die der Meinung ist, dass man über eine Diktatur gehen muss, um Demokratie zu erreichen, die AG-Demokratieforschung an die Wand gesetzt hat und in mindestens einer anderen AG komplett ausgerastet ist, mit irgendwas in dieser Partei zu betrauen, halte ich für die todsicherste Methode, das Projekt endgültig zu begraben. Ich verstehe jetzt, ich kann die Frage jetzt nicht ganz entnehmen. Ist das euer Ernst? Ich glaube, es geht um die Beauftragung für Liquid Feedback. Meine Rageline kriegt gerade Schnappatmung. Ich will auf deine Rageline. Gut, okay. Zeko, willst du was dazu sagen? Ich habe die Frage nämlich immer noch nicht verstanden, aber vielleicht hast du's. Ja, das mit eurer Rageline klärt mal bitte außerhalb. Zur Beauftragung von Liquid Feedback. Ja, das Problem ist halt, wir machen eine Ausschreibung, wir suchen jemanden, der sich drum kümmert und es meldet sich keiner. Und dann kommt jemand und sagt, hey, ich mag's, das kurz vor Ende der Ausschreibung und was bleibt uns dann übrig? Sollen wir dann hergehen und sagen, ja, tut mir leid, du bist der Falsche dafür, dann lass uns lieber ganz und lass uns dann wieder dafür anmachen, dass wir niemanden haben, der sich weiter drum kümmert. Möglicherweise war das jetzt eine Fehlentscheidung, aber das wird sich erst herausstellen. Ich kann dazu, also zur Person des Beauftragten oder der Beauftragten jetzt, an der Stelle nicht wirklich viel sagen. Deswegen überrascht mich die Kritik, vor allen Dingen die Vehemenz der Kritik an der Stelle gerade so ein kleines bisschen. Kann ich aber absolut und nur unterstützen. Man sollte sich, wenn man von jemandem nichts weiß, halt erstmal erkundigen, bevor man die Leute mit irgendwas beauftragt. Also um den Schreibreform ein bisschen in Schutz zu nehmen, angesichts des Inhaltes, den er berechtigt hätte vorbringen können, war er gerade ausgesucht höflich. Okay, CC, war das dein Beitrag oder hast du noch eine extra Frage? Weil Schreibreform hat sich insofern ein bisschen vorgedrängelt, weil es keine Frage zu den Berichten war. Ich hatte auch eine Frage. Ich stehe da einfach und warte, bis du mich aufrufst. Okay, dann rufe ich dich jetzt auf. Bitte deine Frage. Voll gut. Ja, also erstmal sprang mir ja gerade, als Sekor und Christas davon berichteten, sie seien angetwittert worden, weil sie auf G7 vermisst wurden, durch den Kopf, Mensch, das klingt so, als wären die bei Piraten zum Vorstand. Aber ich habe eigentlich eine Frage an den Pirat Süd. Und zwar ist das ja schon in den letzten paar Montagsmumbles immer mal wieder aufgekommen, dass gesagt wurde, Mensch, wenn ihr der Auffassung seid, dass hier Menschen in der Piratenpartei schlimme Dinge machen und ihr nach irgendwelchen Ordnungsmaßnahmen brüllt, dann macht das doch bitte nicht auf Twitter oder nicht im Mumble, sondern schreibt mal die Vorstände an. Jetzt habt ihr in eurer Vorstands-GO den wirklich sinnvollen Passus, dass ihr nur, dass ihr primär die Landesvorstände für zuständig haltet und nur dann aktiv werdet, wenn der Landesvorstand gesagt hat, dass er nichts macht. Jetzt stehe ich vor der blöden Situation, dass der Landesvorstand mir gar nicht sagt, was er macht. Und der Bundesvorstand sagt, naja, solange der Landesvorstand dir nicht sagt, dass er nichts macht, sind wir nicht zuständig. Was mache ich denn jetzt? Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass du bist, ja? Ich glaube, mein Nick heißt CC. Naja, dann kann ich dir die Frage so nicht beantworten, weil ich nicht weiß, was du für einen Antrag gestellt hast. Ansonsten kann ich nur darauf hinweisen, auf das, was ich demjenigen übermittelt habe, der sich entsprechend im OTRS mit einem Ticket eingebracht hat, dass du dich dann bitte an den Landesvorstand in Bayern wenden musst erstmal, die dir ja oder demjenigen, der diesen Antrag eingebracht hat, entsprechend eine Antwort gegeben haben. So, und wenn da nun gar nichts passiert, dann würde ich vorschlagen, kann sich derjenige, der diesen Antrag eingestellt hat, gerne nochmal bei uns melden. CC, ist deine Frage damit beantwortet? Das überlasse ich jetzt einfach mal der Geschichte. Okay, dann käme der Nächste in der Rednerliste dran, das ist der Geoffrey. Ja, Abend erstmal, ich will nicht lang stören. Erste Frage, bevor ich die Frage stelle. Ich jetzt kurz eine Frage zum Thema Presse- und Öffentlichkeitsarbeit stelle. Ist das hier deplatziert oder nicht? Nö, alle Vorstände haben ihren Bericht abgegeben, deswegen können wir jetzt problemlos auch über dieses Thema reden. Gut, es geht gar nicht um viel, es geht mir nur um die Frage, teilweise natürlich an die entsprechenden Vorstände, aber es trifft sich gut, dass du auch hier bist. Ich hatte bereits in Weimar euch gefragt und gesagt, wenn ihr da neu konzipiert und verwurschtelt und sonst was, dann schaut mal bitte, dass ihr auch das Team Polgef da nicht vergesst, weil ich tatsächlich einfach keine Lust habe, eine Parallelstruktur zu bedienen, die Sachen zweifach macht und natürlich auch wenig Lust habe, dass die Arbeit, die ich und die anderen in diesem Bereich machen, oder die anderen und ich, weil der Esel nennt sich immer zuerst, dann einfach versickert. Entsprechend nur meine Frage, ob ihr bisher daran gedacht habt, uns in eure Strukturreform mit einzubinden und falls ja, ob ihr schon einen Ausblick dafür habt, was daraus für uns resultiert. Da würde ich gerne darauf antworten. Geoffrey, ich bin sowohl für die Polgefonde zuständig, als auch jetzt mittlerweile für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Also sprich, die Schnittmenge zwischen der Polgefonde und der anderen Runde liegt dann bei mir, Geoffrey. Das heißt, du wirst einfach, also was Kommunikation und Information angeht, läuft das dann auch direkt über dich? Also es geht mir tatsächlich wirklich konkret um die Frage, wenn wir Dinge tun oder man Sachen an uns im Sinne von das Team Polgef am Dienstag heranträgt, wie bringe ich das weiter? Ich habe heute zum Beispiel in der Redaktionssitzung die letzte Sitzung der Polgefonde reingepostet und auch die Termine dazu. Ja, das wird die Schnittstelle sein. Aber du kannst dir gerne auch die Arbeit machen, am Montagabend auch allerdings in der Redaktionssitzung zu sein. Das ist kein Problem. Ich war jetzt heute auch da. Tatsächlich wollte ich hier auch bitte niemandem auf die Füße steigen. Es geht mir eben, wie gesagt, nur darum, dass ich einerseits keine Doppelarbeit machen möchte, andererseits nicht möchte, dass Arbeit für die Katz gemacht wird. Okay. Die Redaktionssitzung ist eine andere Rahmenbedingung als die Polgefonde, Geoffrey. Ja, ich weiß. Deswegen ich war da gerade eben auch dabei, jetzt heute. Aber ist ja egal, ich habe meine Frage soweit beantwortet, kein Ding. Okay, Frage ist dann beantwortet. Nochmal der Hinweis, wer etwas sagen möchte, möge sich bitte im Protokollpad eintragen ab Zeile 8. Im Moment steht niemand da, deswegen kommen wir jetzt zu den Fragen, die bereits aufgeschrieben wurden. Erste Frage in Zeile 19. Wann wird der BPT-Leitantrag des BUFO vorgestellt und ab wann kann man Änderungsanträge dazu stellen? Das ist eine faszinierende Frage, weil wir innerhalb der Piratenpartei, soweit ich informiert bin, nie zuvor Leitanträge des Bundesvorstands hatten. Und ich nach wie vor skeptisch bin, ob das nicht ein sicherer Weg wäre, um den Antrag tatsächlich von vornherein als besonders schwierig durchzusetzen oder umzusetzen oder dafür eine Mehrheit zu bekommen, produzieren würde. Aber nichtsdestotrotz, keine Ahnung, bislang gibt es keine konkreten Pläne für einen Leitantrag. Sollte aber tatsächlich etwas in der Form kommen, dann hoffe ich rechtzeitig, sodass es noch die Möglichkeit gibt, auch tatsächlich Änderungsanträge dazu zu stellen, damit das Ganze nicht irgendwie überraschend kommt und einen seltsamen Eindruck hinterlässt. Also wenn dann, auf jeden Fall zeitnah. Ergänzend. Also so etwas wie Änderungsanträge würde unsere Satzung bislang auch noch gar nicht vorsehen. Das heißt, man müsste das, wenn es tatsächlich sowas geben sollte, woran ich sehr zweifle, dann einen eigenen Antrag einbringen, der im Prinzip den Text inklusive der Veränderungen enthalten würde. Und zum Thema Leitantrag des Vorstandes, die Leute, die am allerwenigsten in diese Partei dazukommen, irgendwie programmatische Arbeit zu machen, sind ja die Vorstände. Also wieso sollten die ausgerechnet jetzt Leitanträge stellen? Gibt es noch weitere Anmerkungen von den BUFOs, an die die Frage gestellt wurde? Also ich habe noch nie was von einem Leitantrag gehört, das wir machen wollen. Also das wäre auch mal ganz was Neues, dass wir jetzt sowas machen wollen würden. Gut, dann wird diese Frage beantwortet. Wir haben einen weiteren Fragesteller, Malte MCS, bitte. Ja, moin. Meine Frage steht auch in Zeile 20. Also ich habe gestern zufällig gesehen, dass offenbar Aktivitäten geplant sind, um das Webdesign der Webseite auf den neuesten Stand zu bringen, beziehungsweise besser zu machen. Ich wollte einfach wissen, was da so die Aktivitäten sind oder einfach darauf hinweisen, dass das meiner Meinung nach ein sehr wichtiger Baustein ist, weil ich glaube, alle Piraten und auch die Umfragewerte leiden darunter, wenn schon die Webseite, wo die Leute draufklicken, also quasi unser wichtigstes Wahlplakat im Internet, wenn das kein gutes Bild abgibt. Gibt es da noch irgendwelche Beteiligungsverfahren, wo Piraten ihre Wünsche oder Anregungen äußern können? Und ja, wie gesagt, es ist meiner Meinung nach ein sehr wichtiges Thema. Und wenn man das angeht, dann sollte man aufpassen, dass es dann auch wirklich gut wird. Also man sieht bei anderen Parteien, wie gut das wirkt, wenn die Homepage, wenn das ganze Image, wenn das ganze Aussehen, dass der Partei im Internet gut ist, wie das dann auch die Leute besser anspricht. Christoph Sequar? Also mit der Website sage ich am besten gleich mal was dazu. Die ersten Anstrengungen dazu, ein neues Design zu machen, sind ja schon über ein Jahr zurückliegend. Da hat man verschiedene Treffen, wo man mal so Grundsätzliches besprochen hatten. Auch die Medientreffen da, die Medientagung in Frankfurt letztes Jahr. Und nach den ganzen Dingen, auch durch Arbeitsüberlastung von einigen Leuten, die bei uns angestellt sind, hat sich das Ganze ein bisschen ja, verzögert, wurde aber dann ja im letzten Herbst im Prinzip wieder aufgegriffen und von der Gruppe weitergetrieben. Die treffen sich ja auch hier regelmäßig im Mumble. Ich weiß nicht, ob ihr die Sitzungen mal wahrgenommen habt. Und demnächst wird es auch in dem Bereich ein Real-Life-Barcamp geben, wenn alles klar geht, auch mit dem Beschluss, der dazu gerade läuft. Und da wird dann weiteres geschehen. Da gibt es verschiedene Designlinien, da haben sich verschiedene Leute gefunden, einmal für CI, einmal für die Programmierung und so weiter. Die arbeiten da schon länger dran. Am besten einfach mal in der Projektgruppe vorbeischauen oder über die Mailingliste einfach eine Frage reinstellen, Malte. Malte, hast du eine Frage damit beantwortet? Entschuldigung. Wir haben das ja in Weimar, ich ergänze das mal, wir haben das in Weimar ja noch besprochen gehabt, dass es ein Barcamp geben soll und dass da auf jeden Fall die Webseite und die CD oder wie auch immer das heißt, verändert werden soll. Okay. Was ist da zurzeit die aktuelle AG oder SG, die da Ansprechpartner ist? SG Gestaltung ist wahrscheinlich nicht mehr aktuell. SG Gestaltung, also Paki. Malte, ist deine Frage damit beantwortet oder wollte einer der anderen Bufos noch antworten? Ich wollte hier niemanden übergehen. Nö, alles in Ordnung soweit. Gut, dann haben wir momentan keinen am Mikrofon stehen. Demzufolge kommen wir zur nächsten niedergeschriebenen Frage. Das ist der Themenkomplex Neue Bufo-GO-Konflikt mit Bernd. Die Frage in Zeile 22 ist soeben erst eingetragen worden. Die werde ich erst ganz am Ende behandeln. Entsprechende Reihenfolge. Warum werden solche Beschlüsse, das ist der, dann der Link mit der Änderung der GO des Bundesvorstands, im Umlauf beschlossen? Es spricht aus meiner Sicht nichts gegen Umlauf, nachdem die nächste Sitzung noch eine Weile hin war und sich das Thema insgesamt schon eine Weile hinzog, lag es einfach nahe. Gibt es dazu andere Anmerkungen seitens der BUFOs? Ja, also ich habe auf jeden Fall was dazu. Ich finde es einen äußerst schlechten Stil, innerhalb von 2 Stunden einen Umlaufbeschluss durchzujagen, wahrscheinlich vorher telefonisch abgesprochen, vermute ich mal, weil sonst klappt es so zeiteng selten, ohne dass alle BUFO-Mitglieder von dem Beschluss vorab informiert werden. Also vor diesem anstehenden Beschluss, insbesondere wenn in dem Zusammenhang schon seit Tagen und Wochen intensiv auf anderer Ebene gesprochen wurde. Und da aktuell Verhandlungen liefen von den Leuten, die einerseits für die eine Gruppierung und andererseits für die andere Gruppierung aktiv sind und da konkret eben Vorschläge erarbeitet wurden und abgestimmt wurden und das Ganze damit in die Tonne getreten wird. Lieber Bernd, deiner Vermutung nach irgendwelcher vorhergehender telefonischer Absprache möchte ich hier ganz vehement widersprechen. Sie stimmt einfach nicht. Das kann auch jederzeit auf einem anderen Kanal passiert sein, aber ich gehe einfach mal davon aus, weil sonst passiert es bei Umlaufbeschlüssen im Normalfall nicht, dass es auf Zeit eng abgestimmt wird. Ja, das, auch das ist nicht richtig. Gibt es also bitteschön, Christus, Entschuldigung, ich frage immer nur nach, will niemand abwürgen. Also ich habe dafür gestimmt aus einem ganz einfachen Grund, weil wir in Weimar auch mit Bernd hatten wir abgesprochen gehabt, dass es eine Zusammenlegung geben sollte. Es kann nicht sein, dass die Öffentlichkeitsarbeit parallel zu der Pressearbeit einfach so dahergesteht. Es kann nicht sein, dass wir uns da hinstellen und sagen, wir haben 2 Strukturen, Leute, die miteinander arbeiten und keine vernünftige Miteinander-Kommunikation haben. Mein Ziel und warum ich Ja gesagt habe, ist einfach, dass das unter einen Hut ist, dass die beiden Gruppen miteinander arbeiten und dass da endlich diese Reibereien aufhören. Und dementsprechend stehe ich auch zu dieser Entscheidung und ich würde sie jederzeit genauso wieder stellen und auch wieder genauso wieder machen. Es kann nicht sein, dass wir jetzt zwei Gruppen haben, wie Bernd sagt, und dann die miteinander verhandeln und dann in irgendeiner Art und Weise sagen, wir wollen und können und Dings. Wir sind eine Partei, wo die Arbeit, die elementare Arbeit in der Öffentlichkeitsarbeit und in der Pressearbeit ist. Da wird das aus meiner Sicht keine Verhandlung gehen, gar nichts. Wir sind dazu da, dass wir beschließen und wir haben jetzt beschlossen, dass die GO geändert wird. Und ich finde es halt schade, dass der Bernd jetzt einen auf beleidigt tut. Also ganz so war es ja nicht, Christos. Erinnere dich bitte an unsere erste BUV-Klasse in diesem Jahr. Da habe ich mehrfach vorgeschlagen, dass wir endlich diese Bereiche zusammenlegen. Da gab es verschiedene Diskussionen im Bereich der Presse, auch um Personalien, das wisst ihr, aber ein ganz großer anderer Bereich, den ich regelmäßig angesprochen habe, war, hey, wir können uns das aus verschiedensten Gründen nicht leisten, da getrennte Struktur zu fahren. Wir müssen es zusammenlegen aus den und den Gründen. Das wurde breit abgelehnt, weil das ja so wichtig ist, dass man da derartigen Einfluss und die anderen Möglichkeiten in der Art nutzt. Und daraufhin haben sich ja die Leute in der Öffentlichkeitsarbeit, und da warst du auch mit beteiligt, daran gemacht, eben diese Öffentlichkeitsarbeit, Redaktionskonferenz und die ganzen anderen Sachen, auch die Verknüpfung mit der PolGF-Runde, neu zu strukturisieren, neu zu organisieren. Daraufhin war, sage ich mal, hat sich dieser Single-Job, der bisher getan wurde in dem Bereich zum Beispiel Online-Redaktion, mindestens um 300-400% verstärkt und lief auch ganz gut. Dann hat man einen massiven Ausfall und der hat dann dafür gesagt, dass wir einen kurzen Einbruch hatten, aber dann lief es sehr gut weiter. Und diese ganze Gruppe, die sich da gebildet hat mit den Social-Media-Leuten zusammen, die haben sehr gut zusammengearbeitet und die wurden und keinerlei Konzept mit einbezogen oder auch nur erst einmal angesprochen. Und das wurde schon mehrfach kritisiert im Rahmen von Weimar. Und Weimar selbst, muss ich jetzt gar nicht viel dazu sagen. Ich glaube, das ist schon mehrfach diskutiert worden. Aber diese ganze Frage hat erstmal nichts mit dem Komplex zu tun, der ganz einfach ist, hey, muss man ein GO Änderungsantrag nicht vorher mal kommunizieren mit allen, die davon betroffen sind, oder stimmt man da einfach mal schnell ab und sagt nichts dazu? Gibt es zu der Frage, habe ich jetzt noch schon mal wieder ein Bufo abgewürgt, zu der Frage in Zeile 27? Nö, lass gut sein. Ist alles gesagt und wir haben unterschiedliche Vorstellungen dazu innerhalb des Bundesvorstands. Diese unterschiedlichen Vorstellungen lassen sich auch sehr gut an der Abstimmung selber erkennen. Das jetzt noch weiter zu thematisieren und nochmal zu wiederholen, warum das so ist und warum man das anders sieht, führt zu keiner neuen Erkenntnis. Ich hätte noch eine Nachfrage, aber nur eine kleine. Also nur zum Ablauf. Warum wurde nur 2 Stunden abgestimmt? Ein Umlaufbeschluss läuft laut unserer GO entweder 72 Stunden, wenn da mindestens 3 Vorstandsmitglieder ihre Stimme eingetragen haben. Das ist der zeitliche Ablauf eines Beschlusses. Oder wenn die Anzahl der abgegebenen Stimmen ausreichend ist, sodass weitere Stimmen das Ergebnis nicht mehr verändern können. Sprich, wenn ein Beschluss, ein Antrag 5 Ja-Stimmen hat oder eben 5 Nein-Stimmen hat, dann kann er auch durch die restlichen Vorstandsmitglieder nicht mehr verändert werden und demzufolge gilt er dann eben als angenommen oder abgelehnt. Das steht in unserer GO so. Gab es das schon mal, dass es nur 2 Stunden gedauert hat? Ja, das gab es mit Sicherheit schon mehrfach. Ja, aber 2 Stunden hat er ja gar nicht gedauert. Sven hat, glaube ich, mal nachgeschaut. Es waren, glaube ich, 15 Minuten, wo er gedauert hat. Gab es das schon mal? Auch das ist nichts Neues. Wenn wir Umlaufbeschlüsse haben, die relativ zeitkritisch auch sind, dann habe ich persönlich schon ein Auge drauf, ohne dass ich irgendwem hinterher telefoniere oder irgendwas außenrum mache. Wenn ich 5 Stimmen in diesem Antrag habe, ob Zustimmung oder Ablehnung, dann ist das Thema durch, dann wird es auf angenommen oder abgelehnt gesetzt. Vielleicht ist in dem Zusammenhang auch noch nicht ganz uninteressant, dass jeder neue Antrag, der in Redmine eingestellt wird, eine E-Mail auf unserer internen Vorstandsliste auslöst. Und nachdem auf dieser Vorstandsliste ansonsten relativ wenig Traffic ist, fallen diese Mails dort durchaus auf. Das heißt also, rein theoretisch können Umlaufbeschlüsse sehr schnell gehen, vor allen Dingen dann, wenn sie halt ein Thema betreffen, das den Leuten offensichtlich wichtig ist. Ja, das freut mich ja, dass ihr so schnell agieren könnt. Gut, dann hätten wir diese Frage abgehandelt. Es wurden jetzt die Folgefragen in diesem thematischen Zusammenhang insbesondere ein Tweet von Bernd jetzt ebenfalls durchgestrichen. Kurze Frage an die Bufos. Legt ihr Wert drauf, diese Frage jetzt noch weiter zu thematisieren oder können wir zum nächsten Thema übergehen? Bitte kurze Rückmeldung. Nö, das passt. Bernd? Ach, also ich hätte es gerne ganz kurz thematisiert, nachdem mir unter anderem ja schlechter Stil durch so eine schnelle Abstimmung vorgeworfen wurde. Ich finde es halt auch schlechten Stil, irgendwie Dinge auf politische Gründe zu schieben, wenn das einfach nicht der Fall ist. Das habe ich insofern auf politischer Ebene geklärt, weil es genau darum andauernd ging, ob wir in der Öffentlichkeitsarbeit frecherweise mehr kommunizieren als ganz eng, scharf begrenzt die Kernthemen und möglichst das noch mit Scheuklappen, um es mal ganz deutlich zu sagen. Ich bin der Meinung, dass wir uns insgesamt mit dem Themenfeld dieser gesellschaftliche Wandel durch die globale Vernetzung insgesamt bewirkt beschäftigen müssen, dass darin auch unsere Wahlpotenziale liegen. Und die können wir nur ausschöpfen, wenn wir wirklich Antworten für die Leute liefern, die auch in den Lebensrealitäten relevant sind. Und zwar kompetente Antworten, die wir als Netzpartei geben können. Und ich denke, das ist unser Hauptaugenmerk oder sollte es sein. Und nicht ein ganz eng, scharf begrenzter Blick auf einen ganz, ganz geringen Teil. Weil da denke ich, verspielen wir viel von unserem Know-how und insbesondere von unserem Potenzial. Wordband. Ich darf mal kurz auf den Chat im Mumble verweisen, wo etliche Leute sagen, dass hier ist keine Bufo-Diskussionsstunde, sondern eine Sprechstunde. Ich werde mir allerdings nicht anmaßen, hier den Bundesvorständen das Wort zu entziehen. Also zumindest sofern Sie bei einem Thema bleiben möchten und nicht anfangen, sich zu bashen, dann sähe es anders aus. Daher nochmal meine Frage, wäre der Komplex Änderung der Geschäftsordnung, Tweets über Absägen, grundsätzliche thematische Ausrichtungen und dergleichen, ist da seitens des Bundesvorstands noch Bedarf, das weiter zu thematisieren? Wenn das nicht der Fall ist, würde ich jetzt zunächst in Zeile 44 eine Frage abhandeln, um dann raufzugehen zur Marina Kassel, die dann eingetragen wurde. Dann hätten wir die Fragen soweit durch. Ich schaue nochmal kurz, ob jemand am Mikro steht. Nein, das ist nicht der Fall. Gut, dann haben wir in Zeile 44 Themenkomplex Pressearbeit des Bufo die Frage, stimmt es, dass bei der Pressearbeit auch Personen abgesägt wurden und die Leute jetzt keine Lust mehr weiterzuarbeiten, weil das Vertrauen zerstört ist? Okay, ich hoffe, dass es tatsächlich nicht so ist, dass irgendjemand das Gefühl hat, durch die Veränderungen, die sich in der Pressearbeit ergeben haben in den letzten Wochen, abgesägt worden zu sein. Das würde mich dann schon etwas enttäuschen. Was sein kann, ist, dass der eine oder andere sauer ist aufgrund der nicht immer optimal gelaufenen Informationspolitik, auch von meiner Seite. Ich habe manche Informationen zu spät formuliert oder sauber weitergegeben, einfach auch aufgrund der Tatsache, dass ich habe es vorhin schon mal erwähnt, dem sich neu bildenden Presseteam eben möglichst weitgehend freie Hand geben wollte, um nicht Kreativität von vornherein abzuwürgen. Das hat eben da dann dazu geführt und sollte sich davon jemand von Kopf gestoßen fühlen und ausgegrenzt fühlen, dann tut mir das explizit leid. Die Leute, die produktiv innerhalb der Bundespresse mitarbeiten wollen, sind da nach wie vor gerne gesehen und können sich nach wie vor einbringen. Also es ist nicht so, dass da irgendjemand abgesägt oder rausgekantet wurde. Dankeschön. Gibt es weitere Anmerkungen aus dem Bufo? Das haben wir nicht, dann springe ich kurz wieder zurück in Zeile 22. Um welche Themen geht es auf der Marina Kassel und wird das Treffen gestreamt? Michael, ich glaube, Die Marina Kassel wird traditionell schon von jeher gestreamt. Das heißt, es gibt immer die Möglichkeit, die Infos, die dort zusammengetragen werden, auch tatsächlich mitzubeziehen. Inhaltlich wird sich dieses Mal relativ viel um die Vorbereitung und die Ausrichtung für die Bundestagswahl 2017 und die davorliegenden Landtagswahlen drehen. Es ist ein Treffen der Landesvorstände, das zur Vernetzung und zur Organisation dient. Es geht also nicht darum, irgendwelche politischen Entscheidungen zu treffen, sondern eben tatsächlich zu gucken, wie kann man zusammenarbeiten, wie weit sind einzelne Prozesse, wo können die Landesverbände sich gegenseitig unterstützen, wer ist eigentlich in den verschiedenen Landesverbänden für was zuständig. Das ist traditionell so das Wesen der bisherigen Marina, und das wird auch sicherlich bei der kommenden wieder ähnlich sein. Dankeschön. Gibt es dazu noch weitere Anmerkungen? Kurz eine Präzisierung. Wir haben vor, Raum 1 und 2 live zu streamen, sofern es die Bandbreite hergibt. Gegebenenfalls gehen wir mit der Auflösung runter. Der Barcamp-Raum wollen wir nach derzeitigem Stand der Planung nur aufzeichnen und das hinterher irgendwie online stellen. Dankeschön. Dann gehen wir jetzt wieder in Zeile 55. Das steht unter Kommentare sonstiger Art, ist allerdings eine Frage. Bei der Mitgliederumfrage wurden Daten erhoben zu LV-Zugehörigkeit und Amtsmandatsträgerschaft. Wieso tauchen sie in den Rohdaten nicht auf? Ich habe, bevor ich die Mitgliederdaten, also bevor ich die Rohdaten veröffentlicht habe, selbstverständlich unseren Bundesdatenschutzbeauftragten und seinen Stellvertreter in die Entscheidung mit einbezogen und habe von denen den Hinweis bekommen, dass es aus ihrer Sicht sehr wohl geboten wäre, diese Informationen aus den Rohdaten vor der Veröffentlichung zu entfernen, weil es eben tatsächlich möglich sein könnte, da Rückschlüsse auf einzelne Personen zu ziehen, und das sehen Sie sehr, sehr kritisch. Was aus den Rohdaten auch entfernt wurde, sind die Anmerkungen im Freitextfeld. Das sind irgendwie so grob 350 DIN A4 Seiten, wenn man das ausdruckt, und wir hätten die durchgucken müssen, um zu sehen, was da alles im Detail drin steht, bevor wir die überhaupt veröffentlichen können. Das ist so nicht leistbar. Allerdings habe ich die Hoffnung, dass ich es schaffe, in den nächsten Tagen diese Daten zumindest nochmal durchzugehen und auszugsweise zu veröffentlichen, um sie einfach tatsächlich zur Verfügung zu stellen, weil ich gesehen habe, dass da sehr, sehr interessante Anregungen mit drin stehen. Dankeschön. Gibt es weitere Anmeldungen? Ja, nicht Anmeldungen, Entschuldigung, Anmerkungen. Das haben wir nicht. Wenn ich jetzt weitersehe, ist von Zeile 58 bis einschließlich 62 keine Fragen, sondern Meinungsäußerungen und Anmerkungen. Die nächste Frage kommt in Zeile 63. Stimmt es, dass ihr die Bundes-IT auflösen wollt und die Sachen in Bayern betreiben wollt? Nö, das stimmt nicht. Nein. Das ist schlicht falsch. Was wir tatsächlich wollen ist, und das wurde auf dem 1V-Treffen das erste Mal besprochen, gucken, welche Landesverbände eigene IT-Infrastrukturen betreiben, mit denen sie entweder überfordert sind, also die eigentlich gar nicht selber haben wollen und dankbar wären, wenn sie vom Bund übernommen werden würden. Und der zweite Schritt, welche Landesverbände haben ITs, die Manpower und Ressourcen haben, die man möglicherweise zusammen mit der Bundes-IT wesentlich eleganter und sinnvoller nutzen könnte. Also das Ziel ist absolut nicht, die Bundes-IT aufzulösen und schon gleich gar nicht den ganzen Krempel dann der Bayern-IT aufs Auge zu drücken. Dankeschön. So, wir haben jetzt 21.56 Uhr. Wir haben weder Redner am Mikrofon noch Fragen im Pad. Dann würde ich sagen, letzter Aufruf. Gibt es noch Fragen an den Bundesvorstand? Gibt es wieder ein Mikrofon? Wo ist es? Das Mikrofon ist jetzt gerade hier. Man trägt sich bitte, habe ich vorhin schon gesagt, im Pad ein, Zeile 8 und 9. Ja, also ich würde mal die Frage in Zeile 8 mal rauslassen. Die ist jetzt eher unpolitisch, aber Malte MCS hat sich nochmal eingetragen. Mir fällt nur spontan eine Frage ein, weil ich so seit nicht so auf dem Bild bin. Ist in Planung oder wird es wahrscheinlich dieses Jahr oder Anfang nächstes Jahres einen Bundesparteitag geben, wo explizit nur Zeit ist, um Programm, Satzung und so weiter zu diskutieren? Ich glaube, darauf antworte ich mal. Also bislang war das so, dass Bundesparteitage sehr teuer waren und wir uns eigentlich bei der derzeitigen finanziellen Situation nur einen pro Jahr leisten können. Ich versuche jetzt in Würzburg die Kosten massiv nach unten zu drücken, also so sehr, dass es teilweise schon wehtut. Wenn das so durchgeht, und ich ungefähr dort lande, wo ich hin möchte oder nicht deutlich drüber, dann haben wir vielleicht die Chance, immer auch unter der Voraussetzung, wir finden auch nochmal günstige Hallen, weil die in Würzburg ist schon recht günstig, dann schaffen wir auch wieder einen zweiten Bundesparteitag im Kalenderjahr. Dankeschön. Gibt's noch Anmerkungen? Nicht. Dann Kira, bitte. Also früher gab es bei der Sprechstunde, weil es eine Sprechstunde war, für die Mitglieder einfach auch die Möglichkeit, ein Statement abzugeben. Wenn du das alles runterbügelst auf nur Fragen und wer was zu sagen hat oder eine Anmerkung hat, finde ich das eine ganz ungeeignete Form für eine Sprechstunde, weil da sollte man eigentlich miteinander sprechen und das war ursprünglich auch so gedacht. Nur meine Meinung. Okay, ich nehme die Anregung gerne auf. Ich setze letztlich das um, was die Vorgaben waren. Ich bin hier nur der Moderator. Jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich das sowas auch sachlich sehr divergierende Diskussionen zulasse, sofern sie vom Stil her passen. Ich denke aber, dass die BUFO-Sprechstunde in erster Linie dazu dient, dass die Bundesvorstände auf Fragen, Rede und Antwort stehen. Sicherlich ist ein Feedback auch nicht verkehrt, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das richtige Format ist. Aber da sollten wir vielleicht nicht an dieser Stelle diskutieren. Die BOFUs hier anwesend haben es gehört. Ich mache alles mit, was mir als Moderator vorgegeben wird. So, gibt's jetzt noch weitere Fragen? Gut, das scheint nicht der Fall zu sein. Wir haben jetzt 21.59 Uhr. Dann würde ich an dieser Stelle mich ganz herzlich bei den anwesenden Bundesvorständen bedanken. Ich möchte mich auch bedanken bei allen Anwesenden in diesem Raum. Hat ganz wunderbar geklappt, dass das von der Kommunikation insgesamt gut gelaufen ist. Wünsche allseits einen schönen Abend und bis bald. Tschüss. Und die Aufnahmen werden jetzt bitte gestoppt. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.